1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt, ich bereue nichts. Wir sind ungefähr 10 Minuten alleine hier im Radio unter uns und dann kommt das wieder Fernsehen dazu. Und ich würde gerne mit euch über dieses Thema sprechen. Ich bereue nichts. Gerne würde ich sprechen mit Leuten, die in ihrem Leben einmal etwas sehr Ungewöhnliches getan haben oder eine krasse Entscheidung gefällt haben, aber dennoch im Nachhinein ganz klar dazu stehen und sagen, ich bereue das nicht. Wenn ihr gerne mit mir über solche Entscheidungen, über solche Vorkommnisse sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht ist Thomas und Thomas ist 51. Guten Morgen. Hallo? Nee, das ist Steffi, Entschuldigung. Steffi ist es, 38. Hallo Steffi. Hallo Domian. Steffi, grüße dich. Hallo. Ich bin Mutter von 3 Kindern und mein ältester Sohn ist 14. Dem habe ich kurz vor den Sommerferien 2005 den Hintern versohlt, weil er mich massiv beklaut hat. Ja. Das ganze Ding hat eine Vorgeschichte. Also ich habe schon viel früher gemerkt, irgendwie läuft es so mit dem aus dem Ruder und ich habe also händeringend nach Hilfe gesucht. Und ich habe also keine Hilfe gefunden und es ist natürlich zu Hause dann immer mehr, hat sich das zugespitzt, ist eskaliert. Und dann kam es halt eben zu diesem besagten Tag X, an dem ich ihm dann den Hintern versohlt habe und mein Sohn wurde daraufhin in Obhut genommen und kam in ein Kinderheim. Was heißt Hintern versohlt? Das klingt immer so ein bisschen salopp. Was bedeutet das genau? Was hast du gemacht? Also ich habe ihn gebeten, dass er mir die Wahrheit sagt, weil ich wusste, dass er mich anlügt und ich wollte halt eben wissen, was da vorgefallen ist. Und er hat mich da also wirklich massiv angelogen und er hat dann irgendwann auch gesagt, ja, dann bist du halt eben zu blöd, wenn du nicht weißt, wie viel Geld du im Portemonnaie hast. Und was genau war denn vorgefallen und wie hat er dich belogen? Also es ist so, dass ich damals 2 kleine Kinder hatte, die brauchten noch Babymilch und Pampers und er hat mir also das letzte Geld aus dem Portemonnaie geklaut. Wie viel Geld war das? Das waren damals 30 Euro und das war also so kurz vor Monatsende und ich hätte noch Pampers gebraucht, Babymilch und ich habe da wirklich ganz blöd gestanden. Ja. Da war eher so 11, ne? 10 war er da, 10. Und also es war das letzte Geld, ich hätte mir auch nirgends was leihen können und ich war also wirklich total verzweifelt und dann stand da mein Sohn vor mir und hat dann gesagt von wegen, ja, wenn du so blöd bist und weiß nicht, was du im Portemonnaie hast und er hat mich da also wirklich auch noch sehr beleidigt. Und dann habe ich gesagt, pass auf, entweder du sagst mir jetzt die Wahrheit oder ich hau dir so lange den Hintern, bis du es mir dann sagst. Aber ich wollte das Geld eigentlich haben, weil ich dringend gebraucht hätte. So, und dann habe ich, dann haben wir uns dann halt eben ziemlich lange gestritten, das ging dann hin und her und dann habe ich ihm dann halt wieder auf den Hintern verhauen. So, und daraufhin wurde er dann Was heißt hinterfahren? Hast du wirklich deinen Hintern verhauen oder hast du ihm so eine gescheuert? Nee, ich habe ihm richtig so übers Knie gelegt und ihm den Hintern verhauen, ne? Über einen längeren Zeitraum oder so einen Klaps nur? Nee, also das waren schon mehrere Schläge. Ja. Und hat er sich gewehrt? Nee, der hat sich nicht gewehrt. Hat er geschrien? Ja, natürlich, er hat geweint, ne? Ja. Klar, ne? So, und das war nachmittags und gegen Abend ist er dann mit dem Hund spazieren gegangen und von da aus kam er dann nicht mehr zurück und da wurde er dann in Obhut genommen, unterwegs. Und ich weiß also auch Wie, er kam dann nicht mehr nach Hause und wurde in Obhut genommen? Also er ging, ich glaube, das war so gegen 7, ging er mit dem Hund raus und er kam dann einfach nicht zurück und ich habe mir natürlich Sorgen gemacht, wo bleibt mein Sohn, war eigentlich... Ja, wo ist er denn hingegangen? Der ist zu einem Freund, von dem ich also damals nichts wusste, da hat er also mich dann auch angelogen, dass er da jemanden hat, bei dem er immer hingehen konnte und so. Und dieser Vater von diesem Freund, dem hat er das wohl erzählt, aber dann nur erzählt, ja, meine Mutter hat mich verprügelt, hat aber nicht erzählt, wie es dazu kam. Ja. Und dieser Mann hat dann die Polizei geholt. Ah. Und dann kam dann gegen 8, also ich hatte mir schon Sorgen gemacht und hatte auch überlegt, ob ich nicht die Polizei anrufen soll, weil ich ihn ja vermisst hatte. Ja. Und daraufhin kam dann die Polizei, es klingelte an der Tür, Polizei, bitte aufmachen. Und die haben mir dann gesagt, so und so, also ihr Sohn ist da jetzt von mir in Obhut genommen worden. Der hat uns informiert und wie geht es jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, gut, damit jetzt so die Gemüter abkochen, wäre es mir schon ganz lieb, wenn der dann halt eben einmal für diese Nacht da bleibt. Weil ich meine, ich war natürlich sehr erregt und mein Sohn auch. Klar. Also die Nacht da bleibt bei diesem Mann? Genau, ob das dann möglich ist. War das dann so auch, dass er die Nacht da geblieben ist? Ich weiß es gar nicht so genau, weil ich ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Polizeibesuch nichts mehr erfahren habe. Wie lange hast du deinen Sohn dann nicht gesehen? Ich habe meinen Sohn dann erst mal 3 Wochen nicht gesehen. 3 Wochen nicht? 3 Wochen. Wo war er in diesen 3 Wochen? Ich weiß es nicht. Ich weiß das bis heute nicht. Von wo kam er denn dann zurück nach 3 Wochen? Der kam gar nicht zurück. Also ich bin am nächsten Morgen, habe ich dann das Jugendamt angerufen und habe denen dann die Situation erklärt, was ich am Abend sofort zugetragen hat. Und die wussten also von noch gar nichts und die mussten dann erstmal suchen bei der Polizei, wo ist das Kind, was war da wirklich. Und die sind dann wohl zu dieser Familie gefahren, danach kam das Jugendamt zu mir und dann haben die gesagt, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann habe ich gesagt, okay, also ich habe ja wirklich hier Probleme mit meinem Sohn. Okay, und, machen wir es nicht so ausführlich. Du weißt bis heute nicht, wo er innerhalb dieser 3 Wochen war? Nein, ich weiß es nicht. Aber er kam dann zurück? Nein, er kam dann nicht zurück. Ja, wie? Aber wo war er denn? Wo ist er denn? Also wir hatten nach 3 Wochen, hatten wir nochmal ein Gespräch im Jugendamt. Von da aus wurde dann... Moment, wir, du und dein Sohn? Ja. Das heißt, er war dann im Jugendamt? Ja, ja, also ja. Er war irgendwo fremd. Unter- wie lange war er dann insgesamt nicht bei dir? 2 Jahre. 3 Jahre? 2 Jahre, ja. 2 Jahre. Ach so. Ja, also er... Wo war er denn in diesen 3 Jahren? Da war er in einem Kinder- und Jugenddorf. Ah. Also wir haben uns nach 3 Wochen im Jugendamt getroffen. Da wurde dann also gesagt, okay, Ihr Sohn geht jetzt nicht nach Hause, sondern er geht in ein Kinder- und Jugenddorf. Wollte er das auch? Nein, er wollte das nicht. Er wollte nach Hause. Er wollte auch in dieser direkt schon am ersten Abend nach Hause gehen. Ja. Und er hat also auch bei der Polizei darum gebeten, dass er nach Hause darf, aber er durfte nicht. Okay, also er war dann so viele Jahre weg. Er ist jetzt wieder bei dir. Nur heißt unsere Sendung ja, ich bereue nichts. Bereust du nicht, dass du ihn geschlagen hast? Nein, ich bereue es nicht. Und ich bereue es nicht, weil ich daran Spaß hatte, meinem Sohn den Hintern zu versohlen, sondern einfach, weil ich heute also ganz anerkennen kann, dass ich damals keinen anderen Ausweg wusste. Ich habe versucht, Hilfe zu finden. Wir haben keine Hilfe gefunden und ich konnte damals gar nicht anders reagieren. Wie ist denn dein Verhältnis heute zu deinem Sohn? Das ist heute soweit ganz gut. Ja? Also heute haben wir andere Mechanismen, Probleme zu lösen. Ja. Und wir haben natürlich auch eine sehr schlimme Zeit hinter uns, weil man sagt es so leichtfertig, mein Sohn war 2 Jahre im Heim. Was wir in diesen 2 Jahren erlebt haben, die gesamte Familie, das ist die Hölle und das kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Bist du eigentlich alleinerziehend? Ja, ich bin alleinerziehend. Ja. Mhm. Macht er dir das zum Vorwurf, dass du ihn geschlagen hast? Und überhaupt, dass er... nicht, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe meinem Sohn irgendwann mal die Frage gestellt, was würdest du denn tun, wenn du ein Kind hättest und es würde solche Dinge tun, wie du mit mir gemacht hast? Mhm. Weil ich meine, das war ja nur ein Vorfall, den ich jetzt erzählt habe. Da gab es also unzählige Vorfälle. Hat er dir eigentlich das Geld damals dann zurückgegeben oder hat er es schon ausgegeben? Nein, das hat er also ausgegeben für irgendwelchen Blödsinn, so Gotcha-Pistolen, Kleber, Süßigkeiten. Mit dieser gemachten Erfahrung, würdest du denn nochmal ein Kind schlagen? Heute würde ich kein Kind mehr schlagen, weil ich natürlich weiß, in welche Bredouille man dann mit dem Jugendamt reinkommt. Das Jugendamt... hat uns so derart unter Beschuss genommen. Und ich meine, da gab es auch noch 2 kleine Geschwister. Die waren völlig traumatisiert über das, was sie da erfahren haben. Die haben ihren Bruder von jetzt auf gleich vermisst. Mhm. Die wussten gar nicht, was passiert ist. Die haben wirklich jahrelang in dieser Angst gelebt. Das Jugendamt kommt und holt uns auch noch weg. Ja. Und aber mein Sohn ist auch, als er im Heim war, komplett verwahrlost. Komplett. Und das haben wir alle so mit ansehen müssen. Und wir konnten nichts dagegen. Ja, aber... die Sache hat sich jetzt wieder zum Guten gefügt und geregelt. Dein Sohn ist wieder bei dir. Ihr habt einigermaßen ordentlichen Kontakt, so habe ich es gerade verstanden. Ja, ja. Und du hast zu diesem Thema angerufen, ich bereue nichts. Mhm. Und das war deine Geschichte. Und dann danke ich dir sehr herzlich für den Anruf, Steffi. Die Geschichte ging ja eigentlich noch ein bisschen weiter, weil ich unterstütze jetzt heute ganz viele Familien, die genau dasselbe erleben, nur dass die überhaupt keine Vorgeschichte haben. Ah ja. Das ist eine gute Sache. So unser Weltbild auch komplett verändert, weil wir wissen, dass wir nicht so wirklich in einer Demokratie leben können. Naja, jetzt schweifen wir aber ganz weit aus. Politisch wollen wir jetzt nicht diskutieren. Auf jeden Fall danke ich dir für deinen Anruf und hoffe, dass du dich mit deinen Kindern und deine Kinder sich mit dir gut verstehen weiterhin. Liebe Steffi, alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke. Tschüss. So ihr Lieben, wir haben 1:39 und jetzt sehe ich gerade im Fernsehen, läuft unser Vorspann und... das bedeutet, jetzt wird in wenigen Sekunden das WDR-Fernsehen dazukommen. Wir freuen uns natürlich darauf. Es ist optisch hier schon alles hergerichtet. Die Kerze brennt, der Schneemann steht. Und dann können wir also geballt und gemeinsam dann die Sendung fortfahren. Ein paar Sekunden noch. Gerade ist das Logo eingeblendet mit unserer mit unserer Telefonnummer 0800 220 50 50 und da sind wir auch schon. Willkommen bei Domian, willkommen beim Einzel-Live Talk Radio. Ich begrüße sehr herzlich die Fernsehzuschauer jetzt auch hier im Fernsehen. Im Radio haben wir schon angefangen. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, ich bereue nichts. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die in ihrem Leben einmal etwas sehr Ungewöhnliches getan haben oder eine krasse Entscheidung gefällt haben. Im positiven oder im negativen Sinne, aber dennoch im Nachhinein ganz klar dazu stehen und sagen, ja, das war genau richtig, dass ich das gemacht habe. Ich bereue das nicht. Wenn der ein oder andere sich vielleicht auch gewundert hat oder wenn der ein oder andere mich auch verurteilt hat. Ich bereue nichts. Ich stehe dazu, was ich getan habe. Wenn ihr mir von solchen Vorgängen in eurem Leben erzählen wollt, dann meldet euch hier bei uns 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin verbunden und freue mich, dass er da ist mit Thomas. Und Thomas ist 51. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Ja, ich bereue nichts. Genau. Mhm. Was ist es bei dir? Also ich bin 1975, hat meine Sklavenausbildung begonnen. 1975 hat deine Sklavenausbildung begonnen. Ja, richtig. Da habe ich Leute kennengelernt, ein Ehepaar. Ja. Er hat eine Firma gehabt. Mhm. Und die Frau hat einen Reitbetrieb gehabt. Und die haben mich dann so sukzessiv zum Sklaven ausgebildet. Also, wir müssen das vielleicht erklären, wenn nicht jeder das hier sofort versteht. Das geht um eine SM-Sexualpraktik. Richtig, im weitesten Sinne des Wortes. Genau. Und das ist, ja, im weitesten Sinne auch ein Rollenspiel. Ja, natürlich, ja. Klar. So, die haben dich zum Sklaven ausgebildet. Ist ja schon richtig. Schräg. Was haben die genau mit dir gemacht? Nur wie das eben alles ist. Von der Unterwürfigkeit her, dann die Dienstbarkeit, ja. Und so weiter. Was heißt die Dienstbarkeit? Naja, dass ich für sie verfügbar war. Anfangs ja nur am Wochenende. Ja. Und wenn du dann bei denen warst, was musstest du alles für die tun? Also vom normalen Haushalt über entsprechende sexuelle Geschichten. Ja. Ja. Und was zum Beispiel Sexuelles? Ja gut, man musste natürlich beide befriedigen. Ja. Und so. Aber es war sowohl das Sexuelle als auch das ganz profane Alltägliche. Du musstest auch den Müll runtertragen. Ja, natürlich. Oder Ähnliches. Den Haushalt, genau. Ja. Den Haushalt machen. Wie warst du angezogen dann im Haushalt? Gar nicht. Gar nicht. Du hast. Das Einzige, was ich im Haus gehabt habe, das war mein Halsband, dann Lederhandfesseln und Lederfußfesseln anfangs. Ja. Und später habe ich dann ein Metall, also das Ganze in Metall gekriegt, ja. Aber mit dem Schloss dran. Ja. Und erst dann viel später, wo ich dann ganz zu ihnen gezogen bin, dann habe ich das dann fest hingekriegt. Also Halsring konnte man dann nicht mehr wegmachen und die Hand- und Fußfesseln auch nicht. Aber das waren dann bloß so Fesselringe. Moment, du hattest einen Halsring, mhm, und den konnte man nicht mehr lösen? Nein. Hast du den heute auch noch? Nein. Nee. Wie lange hast du den gehabt? Den habe ich gehabt, genau 25 Jahre. 25 Jahre. Und du warst 25 Jahre bei diesem Ehepaar? Nein, ich war bloß 20 Jahre bei ihnen. Ja, bloß ist gut. Naja, und dann habe ich habe ich eine zweite Herrin kennengelernt, im gleichen Jahr noch. Hm. Und mit ihr habe ich dann auch nochmal 4 Jahre. Das war bis 1996 war ich bei meiner ersten Herrschaft. Und dann von 96 bis 2000 war ich dann mit meiner zweiten Herrin zusammen. Und heute? Ja, und sie ist mir dann 2000, im April 2000 ist sie mir verstorben. Und heute bist du alleine? Und heute bin ich alleine. Das ist ja ein bizarres Leben. Das ist ja ein komplett bizarres Leben. Lass uns mal eben nochmal bei diesem Ehepaar bleiben, bei dem du 20 Jahre warst. Du warst 20 Jahre, mhm, 24 Stunden am Tag der Sklave dieses Ehepaars. Mhm, du hast alles für die getan, was die wollten. Ja, natürlich. Vom Sexuellen bis zum Autowaschen. Ja, natürlich. Und du liefst dann bei denen, hatten die ein Haus oder eine Wohnung? Ein Riesenhaus, ein Riesenanwesen. Und du liefst in diesem Haus Immer splitterfasernackt, nur mit dieser Halsborde rum, die man nicht mehr abnehmen konnte. Ja, richtig. Wie hat man dir denn dieses aus Metall angebracht am Hals? Ring, der Halsring, fiel mir gerade nicht ein, das Wort. Der ist verpresst geworden. Also der ist erstmal angepasst worden. Aber wenn man immer einen Metallring hatte, entzündet sich das nicht irgendwie am Hals? Nö. So medizinischer Edelstahl war das. Und wenn du mal, bist du denn auch schon mal dann rausgegangen, so ins normale Leben? Ja, natürlich, wenn wir unterwegs waren, dann schon. Dann habe ich halt was anderes angezogen. Ah. Weil das wollten sie dann beide nicht, dass sie das dann in der Öffentlichkeit sehen. Okay, aber du konntest das Ding ja nicht abnehmen, dann musstest du ein Halstuch tragen oder ja, was? Ja, richtig. Entweder ein Hemd und ein Halstuch dazu oder ein Rollkragenpullover oder so. Naja. Du hast in diesen 20 Jahren und später bei deiner Herrin dann weiter auch deine kompletten Persönlichkeitsrechte abgegeben. Mhm, richtig. Aber wenn das gute Menschen sind, dann kann man das auch. Waren das gute Menschen? Ja, ja. Muss man wirklich sagen. Also meine erste Herrschaft, das auf jeden Fall, da hat sich das rein entwickelt. Ja? Mhm. Und bei meiner zweiten Herrin dann, da war es wirklich, man spricht von Liebe auf den ersten Blick und das war wirklich so. Ja. Sag mal, hast du da auch einen Lohn bekommen? Ja, offiziell schon. Aber inoffiziell? Ja, offiziell schon. Aber eigentlich nicht. Offiziell war ich als Hausmeister angestellt. Ja. Ich habe dafür war bestimmt der bestbezahlte Hausmeister. Bloß ein Pfennig Geld habe ich keines gesehen. Wie ist denn das? Du bist jetzt 51, das sind jetzt vielleicht noch 15 Jahre bis zur Rente. Mhm. In all diesen Jahren hast du da Rentenbeiträge bezahlt? Ja klar, ich war ja angestellt. Achso, das haben die dann für dich bezahlt. Insofern hast du da keine Nachteile. Nee. Bevor du mit dieser Lehre als Sklave angefangen hast, jetzt muss ich mal schnell rechnen, da warst du, wie alt warst du? Bitte? 17 und ich habe mich schon als 18 ausgegeben. Ach so früh fing das an. Du warst 18, als es losging. Ja, eigentlich 17. 17. Ja, aber wie gesagt, und dann war das so, ich hatte ja dann viel Ärger deswegen. Ja. Mit wem und warum? Ja, das ist ja klar, wenn ich dann, muss man sich vorstellen, wenn man dann mal in der Öffentlichkeit war oder so, ja, und es ist jemandem aufgefallen, dass ich mal gefesselt war oder so. Ja. Ja, in was für eine Lage hätte ich sie damals bringen können, ja? Ich meine, das war natürlich die... Also die Herrschaft, in welche Lage? Ja, klar, natürlich. Ja. Und was hätte dann... Aber das ist immer gut gegangen. Ja, natürlich. Mhm. Aber was mich gerade wundert, ist, wenn du als 17- oder 18-jähriger ganz junger Mann dich in so ein extrem ungewöhnliches Leben begibst, was war mit deiner Verwandtschaft, mit deinen Eltern? Ja, mit den Eltern habe ich da... Ich habe zwar, mein Vater, der ist sehr früh gestorben, dann habe ich noch meine Mutter gehabt, aber da ist auch so, ist natürlich klar, wenn man natürlich alleine steht, gell, dann war es nicht so einfach. Ja, die Mutter, hast du der Mutter das erzählt, was du da machst? Na gut, sie ist ja nicht viel da gewesen, ne? Ja, wusste sie, in welchen Verhältnissen du lebst? Nein. Nee. Was hast du der denn erzählt? Du bist der Hausmeister, oder was? Ja, richtig. Ja. Hat deine Mutter noch lange gelebt? Ja, ja. Und die hat nie erfahren, was da wirklich war? Nee, hat sie nie. Aber du hast dann ja auch dann mit 17, 18 deinen Freundeskreis wahrscheinlich komplett aufgegeben, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Für dieses ungewöhnliche Leben? Ja. Für die zwei habe ich das gern getan, ja. Ja, und du sagst heute, nach 30 Jahren, über 30 Jahren, sagst du, ich bereue nicht, diesen sehr ungewöhnlichen Schritt begangen zu sein. Das ist richtig, ja. Ich würde es heute, also zu den drei Leuten würde ich das sofort wieder machen. Aber warum bist du dann von dem Ehepaar weggegangen? Ja, das war so. Die hat, ich weiß nur, dass sie sich damals irgendwo mit irgendeiner anderen Szene angelegt haben. Und dann ist dann ein paar Mal bei uns eingebrochen worden. Und das Problem war ja so, da war ja praktisch das Haus. Das war das Haus und an dem Haus war ja praktisch dann auch die Reithalle. Dann der Stall, war alles ein Komplex zusammen. Hm. Und da ist dann erst öfter dann eingebrochen worden. Und dann mussten sie irgendwann Hals über Kopf, mussten sie das Land verlassen. Hm. Ja, und in Deutschland verlassen? Ja, ja, die sind dann ins Ausland. Und das war also auch, ich habe eine Reitausbildung bei ihr gemacht. Aber wie komisch, wenn da oft eingebrochen wird, dann muss man Hals über Kopf das Land verlassen. Ja, weil ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, mit mir hat man ja nicht so viel sich unterhalten. Ne? Und ich weiß nur, dass sie sich damals mit irgendeiner Szene angelegt haben. Achso, verstehe, da mussten wir fliehen und sich davon. Sag mal, wenn die Leute waren wohlhabend. Ja, ja. Ja. Die hatten doch dann auch vielleicht andere Angestellte oder mal Besuch. Bist du denn da nie aufgefallen, den anderen Leuten? Also den Besuch, wenn wir gehabt haben, ja, das waren dann alles Leute, die das alle wussten. Die wussten Bescheid. Da kam schon mal Besuch und es wurde Kaffee getrunken und du liefst nackt als Sklave durchs Haus. Ja, natürlich. Das ist ja krass. Also wie im Film. Ja, ja. Was musstest du denn an extremen Sachen mit und für diese Leute tun? Ach gut, das Extremste, das waren die Bestrafungen. Ja. Was waren das zum Beispiel? Das war dann schon also von so Elektrobehandlung und so, ne? Oder dann, wie gesagt, wo sie mich dann mal ausgetestet haben, ja, dann bin ich an Händen und Füßen angebunden gewesen, auf dem Bauch gelegen, ja, mit gespreizten Armen und Beinen. Und dann haben sie mir dann so Teelichter auf den Rücken gestellt, auf die arme Beine, wie sie dann natürlich recht weit runtergebrannt waren. Und es hat natürlich eine recht ordentliche Brandfläche gegeben. Ja. Das glaube ich. Ja. Hattest du da ein eigenes Zimmer? In dem Haus? Ja, wir hatten einen eigenen Erziehungsraum, hatten wir. Und da? Und in dem habe ich auch, und in dem, da war ein Käfig drin gestanden und in dem bin ich nachts eingesperrt worden. Ach, das wird ja immer verrückter. Du hast 20 Jahre, bist du nachts in einen Käfig eingesperrt worden? Ja. Aber das war aber auch nicht schlimm, weil sie haben das ja auch, wenn irgendwas gewesen wäre, hätte ich mich ja jederzeit melden können, weil da unten, wir hatten so ein kleines Babyfon neben dem Käfig stehen. Ach so. Und sie hatten im Schlafzimmer oben, hatten sie das ganz andere. Also wenn was gewesen wäre, hätte sie jederzeit runtergekommen. Das ist ja abgefallen, aber der Käfig war zugeschlossen. Ja, ja. Gab es denn wenigstens eine Wolldecke oder eine Matratze in diesem Käfig? Ja, ja. Das ja, schon. Ja. Also unten waren dann Satteldecken drin und dann oben waren dann normale Pferdedecken. Mit dem konnte ich mich dann gut zudecken. Aber du warst der einzige Sklave oder hatten die noch andere? Also wo ich dann dort war, hatten sie keinen mehr. Ja. Aber vor mir hatten sie schon jemanden. Jetzt habe ich gerade ganz am Anfang nicht verstanden. 1975, das war noch eine ganz andere Zeit als heute, wo man via Internet 1000 Kontakte knüpfen kann. Richtig, genau. Wie hast du denn überhaupt damals diesen Kontakt zu diesen Leuten gefunden? Ja, das war eigentlich ganz einfach. Ich habe damals, in meiner Lehre habe ich ja im Monat 120 Mark verdient. Was hast denn du gelernt? Ich bin Techniker. Ah ja. Und dann habe ich, wie gesagt, dann habe ich 120 Mark verdient. Ja? Und ja, da war natürlich das Geld knapp. Ne? Und dann habe ich in einer überregionalen Zeitung Anzeige aufgegeben. Ich suche einen schwarzen Lederkombi, zweiteilig und nicht teuer. Ja? Und haben sich dann einige gemeldet, aber das war mir alles zu teuer. Das Geld hatte ich ja nicht. Und jedenfalls irgendwann Wochen später hat es dann Telefon mal geläutet. Und da war damals meine Herrin dann dran. Sagt sie, ja, sie hätten einen. Und dann sage ich, ja, wie teuer ist denn der? Und dann sagt sie, ja, über den Preis müssen wir dann nochmal reden. Aber das Wichtige ist ja, ob er überhaupt passt und so. Ne? Und dann bin ich dorthin. Dann habe ich mir von einem Kollegen, der hat ein Moped gehabt, ne? Aber kaputt. Dann habe ich mir das repariert und bin dann dorthin gefahren. Und dann hat es gefunkt zwischen euch beiden oder euch dreien. Ja, richtig, ja. Genau. Und dann ist mir das aufgefallen und die hatten damals auch schon einen Hausklaven. Aber der hat nicht ihnen gehört, sondern der war bei jemand anderem. Und der hatte damals auch ein Halsband schon um. Das hat mich so fasziniert. Sag mal, du bist Insider. Ich habe das ja nur einige Male schon gehört, dieses 24-Stunden-Sklaventum. Was ist das eigentlich sehr verbreitet in der Gesellschaft? Offiziell kriegt man das ja nicht mit. Ja, das ist richtig. Aber das ist nicht zur Zeit zunehmend da. Zunehmend. Ja. Kannst du vielleicht abschließen, Thomas, wenn dir das möglich ist, ich weiß nicht, ob du das kannst, uns, die wir alle, was heißt alle, die meisten nicht so gestrickt sind, erklären, warum du so funktionierst und warum dir das Spaß macht? Das ist ganz einfach eigentlich, weil wenn man als Sklave dient, ja, ist man Punkt A, ist man nie alleine, ja, und Punkt B, du bist immer irgendwo im Mittelpunkt. Du bist nicht irgendwo hingedrängt oder so, weil das ist ja, SM funktioniert nur immer zwischen einem Gebenden und einem Empfangenden. Ja, ja. Ja, und alleine geht's nicht. Also nur Sados geht nicht und nur Masos geht auch nicht. Und wahrscheinlich die Faszination, worüber wir gerade gesprochen haben, dass du die Verantwortung für dich komplett abgeben kannst. Richtig, genau. So. Ganz genau. Jetzt bist du 51 Jahre alt, hast so ein sehr ungewöhnliches Leben hinter dir. Willst du jetzt alleine bleiben oder suchst du eine neue Herrschaft? Also die letzte Zeit trage ich mich mit dem Gedanken, dass ich mir wieder jemanden suche. Ja. Die letzte Zeit, ja. Was machst du beruflich im Moment? Ich arbeite wieder im Gleichen, wie ich früher gearbeitet habe. Ah ja. Also, sehr abgefahrene Geschichte, finde ich. Sehr ungewöhnliches Leben, was du geführt hast. Und über diesem Leben steht ganz groß, ich bereue nichts. Richtig, genau. Ich werde es heute sofort wieder machen. Danke, dass du uns angerufen hast und so offen darüber gesprochen hast. Vielen Dank. Jo, bitte. Lieber Thomas, alles Gute. Jo, bis tschüss. Dann. Tschüss. Ich bereue nichts. Edith Piaf, je ne regrette rien. Live ist hier. Live ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen live. Du sagst auch, zu etwas über etwas, das bereue ich nicht? Ja, genau. Ich pflege seit 13 Jahren meine Mutter und das ist ja nun auch ziemlich ungewöhnlich und krass, wie du am Anfang gesagt hast und natürlich auch mit vielen Anfeindungen verbunden. Es scheint auch manchmal etwas seltsam zu sein, dass das jemand so jung macht und dann ja, im Grunde genommen noch gar nicht gelebt hat, aber ich bereue das nicht. Ja, also seit 13 Jahren, das heißt mit 26 hast du angefangen, deine Mutter zu pflegen. Genau. Welche Erkrankung hat deine Mutter? Diagnostiziert ist chronische Schizophrenie. Ah ja. Aber meine Mutter ist geistig, also völlig klar da, ist geordnet und sortiert. Wir haben, was das angeht, eine sehr gute Pflegesituation. Was bedeutet dann Pflegen konkret? Was musst du machen? Also sie hat sehr viele Angstzustände, dann ist man natürlich sehr stark ans Haus gebunden. Die körperliche Wäsche wird komplett von mir übernommen, mit ihr zusammen den Haushalt machen. Also du musst sie baden oder duschen? Ja, genau. Das gehört alles dazu. Das kann sie nicht alleine. Kann sie alleine zur Toilette gehen? Das kann sie, ja. Sie hat einen Toilettenstuhl und da übt sie dann auch jeden Tag mit fleißig, dass sie das auch dann beibehält. Ja. Sie wird ja nicht, gar nichts mehr machen können, sondern das übt sie dann. Ja. So, dann hast du weiter aufgezählt, den Haushalt einkaufen, genau. Waschen, putzen, das ist alles dann deine Arbeit. Naja, das Schlimmste ist der Verwaltungskram, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also Dinge mit der Pflegekasse, das ist natürlich sehr extrem. Und deswegen habe ich auch überhaupt angerufen, ich habe im Juni noch studiert und wurde es finanziell knapp, ich habe ja nun keine Unterstützung bekommen. Ja. Und dann haben wir einmal Sozialhilfe beantragt, da ging es um die Herzmedikamente, die wir nicht mehr bezahlen konnten und das ist abgelehnt worden. Wir müssen jetzt auch das Sozialamt verklagen, das ist dann was sehr Grundsätzliches, aber... Also das heißt, neben dieser sehr mental und körperlich anstrengenden Arbeit kommt dann dieser ganze Bürokram auch noch dazu und bürokratische... Genau. Dschungel, in dem man da hineingerät. Genau, man mutiert zum Pflegeexperten, obwohl man das gar nicht vorhatte. Ja. Und manchmal denke ich auch, das hat mit Pflege gar nichts mehr zu tun. Aber dir ist es gelungen, dann auch noch nebenbei ein Studium zu absolvieren? Ja, und ich habe die Frechheit besessen, sogar noch zu arbeiten. Also ich habe bis zum Januar 2009 knapp 9 Monate in der Behindertenhilfe gearbeitet. Ich musste ja das Studium irgendwie finanzieren. Was hast du denn studiert? Hast du was Ähnliches studiert? Sozialwissenschaften. Sozialwissenschaften. Genau. Wie ging das denn dann, wenn man studiert oder arbeitet, ist man nun stundenlang nicht zu Hause? Es war berufsbegleitend. Wir hatten das schon so ausgesucht, dass wir ein berufsbegleitendes Studium genommen haben. Also man hätte mit Vollzeit, mit 3 Jahren oder in 6 Semestern oder eben berufsbegleitend mit 8 Semestern. Hm. Ich war jetzt auf der Hälfte im Juni, wo ich dann mich exmatrikulieren musste. Es ist eine Organisationsfrage. Ich habe mich auch manchmal gefragt, wie haben wir das so lange geschafft? Wie viele Stunden kannst du denn deine Mutter alleine lassen? Also ich muss morgen zum Beispiel zu einer Fortbildung und dann müssen wir es einfach mit 7, 8, 9 Stunden probieren. Dann wir versuchen zwar dann den Pflegedienst einzubinden, soweit das möglich ist, aber das ist eben knapp und es funktioniert nicht immer so und wir haben ein Funktelefon und wenn dann wirklich was ist, man kann dann innerhalb der Region, sage ich mal, innerhalb von 20, 30 Kilometern ja noch ganz gut agieren, sollte was passieren. Hat sie denn Angst, wenn du wegfährst, wenn du nicht da bist? Die hat sie, ja. Die hat sie ganz extrem. Was ist mit Vater und Geschwistern? Der Vater ist gestorben vor 13 Jahren. Ach so. Also ich saß in der Abschlussprüfung für meine zweite Ausbildung und da bekam ich dann die Todesnachricht. Ja, und Geschwister dann, gibt es keine? Ja, Geschwister habe ich 4, aber die haben sich alle im Laufe der Zeit dann verdünnisiert. Du hast 4 Geschwister noch? Genau. Und die überlassen dir ganz alleine die Pflege der Mutter? Genau. Und das ist aber auch ein Ding. Ja. Wie alt sind die Älteste? Sind die sogar noch älter als du? Die Älteste müsste jetzt 44, 45 sein. Dann habe ich einen Bruder, der müsste jetzt um 42. die Jüngsten, also ich bin genau in der Mitte. Ich habe zwei jüngere Geschwister, zwei ältere. Und die kümmern sich überhaupt nicht darum? Überhaupt nicht. Rufen die auch niemals an, wie geht's und wie sieht's aus? Rufen auch nicht an, kümmern sich um überhaupt nicht. Wie beurteilst du das denn, dass deine Geschwister sich so, ich würde mal fast sagen, asozial verhalten? Wie siehst du's? Ja, ich habe eine Sache lange vor mir hergeschoben. Das war eben dieses Verklagen auf Unterhalt. Das müssen wir jetzt auch machen. Ich habe das versucht, bei meiner Mutter zu ersparen, diese Auseinandersetzung. Aber irgendwann geht es ja nicht mehr. Also irgendwann ist die Substanz ja aufgezehrt. Ja, meine Frage war eher moralisch gemeint. Ja, moralisch gibt es ja nicht zu diskutieren. Also würden die eines Tages schwer krank und bräuchten irgendein Organ, dann würde man es natürlich nicht mehr geben. Also das ist moralisch nicht mehr zu diskutieren. Wie erklärst du dir denn diese Abkehr deiner drei anderen Geschwister? Ich denke mal, das hängt einfach damit zusammen, dass unser Papa den Kindern die Krankheit meiner Mutter nicht ernsthaft gezeigt hat. Ich bin nun etwas aus der Art geraten, sage ich mal. Ich war immer etwas wilder als die anderen und habe meine Mutter auch ziemlich drangsaliert früher. Habe aber relativ früh mir doch angeschaut oder habe zumindest gemeint, zu sehen, was bei meiner Mutter an Krankheit los ist. Und habe mich dafür auch zeitig interessiert. Und wir haben das letzte Jahr dann in 95 eben, meine Mutter und ich, meinem Vater das schönste Jahr bereiten können. Meiner Mutter ging es gesundheitlich sehr gut. Aber dennoch, weißt du, auch wenn dein Vater die Krankheit nicht vermitteln konnte, wie du sagst, spätestens nach einer gewissen Zeit haben die ja gemerkt, wie erkrankt deine Mutter ist und da muss man nichts mehr vermitteln. Ich glaube, es ist einfach ein Stück Erziehungsfehler, den man ausbadet. Das ist, glaube ich, bei vier Geschwistern natürlich schwer, aber ich glaube, das ist die Ernsthaftigkeit der Krankheit und einfach auch die nötige Härte, die jetzt natürlich der Bruder dann umsetzen muss. Und das ist ja eigentlich nicht in der Sache, aber es geht dann ja auch nicht anders. Ja, nochmal eine Frage zu der Erkrankung. Du hast die Äußerlichkeiten gerade schon so beschrieben. Wie muss ich mir deine Mutter geistig vorstellen? Kann man mit ihr normal reden? Ja, kann man, ganz prima. Also wie macht sich die geistige Erkrankung denn bemerkbar? Woran? Man merkt es gar nicht. Also bei ihr ist das ganz, sie hat eines von den wenigen Formen dieser Erkrankung, wo es eben nicht im Kopf sitzt, sondern wo sich das meiste im Körper abspielt. Über Angstzustände, da nicht mehr laufen können und solche Dinge eben. Also man kann ganz normal mit ihr über alles reden. Ganz normal. Sie hat ja auch gesagt, ich soll bei Domian eine E-Mail hinschicken. Sie ist ja ganz begeistert von der Sendung. Ach, das ist ja lustig. Dann grüßt sie herzlich von mir. Ja, das mache ich. Und funktioniert alles ganz gut. Wir haben in der Form eine wirklich sehr gute Pflegesituation. Sonst würde vieles, was mit Arbeit zu tun hat, beispielsweise der Fortbildung, gar nicht funktionieren können. Kann man denn da noch einiges therapeutisch machen? Ist sie in Behandlung bei einem Neurologen, einem Psychiater? Also wir haben das angefangen vor, ich glaube, 2 Jahren. Wir müssen das jetzt wieder aufnehmen. Die Krebsoperation kam dazwischen, das Studium ist dazwischen gekommen. Wir haben ja sehr viel mit der Erwerbstätigkeit, dass wir das verbinden können, die Pflege und die Erwerbstätigkeit, da hängt viel. Also, aber das müssen wir wieder aufnehmen. Das heißt, für mich, da ist ein junger Mann gewesen, damals mit 26, jetzt bist du 39, der so eigentlich so sein ganzes Leben seiner Mutter schenkt. Ist das richtig gesagt? Bleibt bei all dem, was du tust, noch ein bisschen Zeit für mal mit Freunden sich treffen, für Freundinnen oder mal Kino gehen, Disco, sowas? Ja, ich war eigentlich immer so ein ziemlicher Eigenbrötler. Darum passte das auch damals, als ich die Pflege übernommen hatte, ganz gut. Also wenn ich jetzt jemand wäre, der unbedingt eine Familie gründen wollte und jeden Tag auf Halligalli, das würde nicht mehr gehen. Also was für mich ganz wichtig war und eine große Entlastung war das Studium. Also ich sitze wirklich lieber vor Büchern, das war auch früher schon so. Und das entspannt auch und macht auch die Pflegesituation erheblich einfacher. Hast du da so wenig Zeit mal gehabt für, ja, so für Freundinnen, mal für die Liebe? Die gibt's nicht. Die gibt's nicht. Nee, ich habe aber auch immer gesagt, wir haben einen Bekannten, der hat auch erst mit 45, 46 nach der Promotion geheiratet und dann kam ein Kind nach dem anderen. Denkst du dir das? Und ich habe gesagt, ich mache das genauso und dann kam die Pflege dazu, aber ich musste eben, als ich mit der Redakteurin, die mich ja vorher angerufen hat, auch drüber nachdenken. Es erscheint schon ein bisschen seltsam, man muss da doch mal drüber nachdenken, ob ich, wenn ich doch langsam mal vielleicht eine Frau suchen sollte. Vielleicht, ja. Könnte ja dann vielleicht hier. Auch nicht eine kleine Affäre mal zwischendurch gehabt? Gar nichts? Nee. Mann, also ich habe eben wirklich drüber nachgedacht, wenn man so über 13 Jahre, man ist eigentlich immer in Bereitschaft und die Zeit vergeht wirklich und man denkt da auch nicht drüber nach. Ja. 13 Jahre sind ja schon wirklich eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit. Das heißt, für Freunde bleibt da auch keine Zeit oder für einen Freund, guten Freund? Wir hatten einen guten Freund, der ist in den Osten gezogen. Und der Bekanntenkreis und der Freundeskreis hat sich auch ziemlich dezimiert. Also man ist am Ende der Pflege, wenn das über so viele Jahre geht, schon ziemlich alleine. Wie alt ist deine Mutter eigentlich? 66. 66. Noch ein junges Küken. Ja, kann man so sagen. Also auch für dich, eine genau wie bei Thomas gerade diesmal, nun ganz andersartig, aber eine ganz große Lebensentscheidung, sich für die Mutter einzusetzen. Und auch du sagst wieder, ich bereue das auf keinen Fall. Ich bereue keine Minute. Wir haben uns oft gestritten, aber dieses Theater im Sozialamt, ich habe das jetzt auch die letzten Wochen, muss ich ja immer wieder drüber nachdenken, ich bereue das wirklich nicht. Wenn sie lacht auf der Couch und zufrieden ist und das ausgehalten hat, 8-9 Stunden, das ist unbezahlbar. Und wenn da irgendeine Pappnase, ich sage das jetzt mal deutlich, im Sozialamt oder anderswo sagt, sie soll ins Pflegeheim, hoffentlich sitzt der Mensch eines Tages im Pflegeheim und drängt drüber nach, dass da ja jemand war, der genau das Gegenteil gemacht hat. Also, ich bin froh, dass ich das wirklich gemacht habe. Ich glaube, da hat deine Mama aber wirklich einen Engel an ihrer Seite. Das weiß ich nicht. Ich bin manchmal ja auch grausam. Ja, nur gut. Also, Leif, du grüßt sie sehr herzlich von mir. Ja, mach ich. Und ich wünsche euch beiden alles Liebe und alles Gute und Hut ab, Respekt vor dem, was du tust. Ja, vielen Dank. Alles Gute, auf Wiederhören, okay, Leif. Okay, danke sehr. Tschüss. Ich bereue nichts. Das ist unser Thema heute und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die in ihrem Leben schon mal etwas sehr Ungewöhnliches getan haben. Wir haben es ja gerade schon gehört. Oder die eine krasse Entscheidung getroffen haben und die aber im Nachhinein sagen, ich stehe dazu. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn viele Leute vielleicht die Nase rümpfen, wenn viele das sogar verurteilen. Ich sage, das ist mein Leben, ich stehe dazu, das ist meine Entscheidung. Wenn ihr mir über eine solche Entscheidung oder solche Vorgänge in eurem Leben erzählen wollt, dann meldet euch bitte unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich begrüße sehr herzlich den Sven und der Sven ist 28 Jahre alt. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, hallo Mian. Hallo Sven. Hallo. Ja, was bereust du nicht? Ich bereue nicht, dass ich bin jetzt 28, also noch ziemlich jung. Ja. Und erwarte jetzt aber mein viertes Kind. Also ich selber erwarte es nicht, meine Freundin erwartet das, aber ich werde dann jetzt zum vierten Mal Papa. Das ist schon eine stramme Leistung mit 28. Mit 28, ja. Das Wie alt ist denn deine Freundin? Die ist 24. 24? Ja. Und mit dieser Freundin hast du alle vier Kinder zusammen? Nein. Nein. Nein. Nein. Ich muss dazu sagen, es ist kein Kind von, also es von sind alles nur Halbgeschwister, es ist nicht alles dieselbe Frau. Also jedes Kind von einer anderen Frau. Richtig. Ja. Frage ich mich jetzt so als aufmerksamer Zuhörer, warum? Warum will Sven so viele Kinder haben? Ja, das war am Anfang überhaupt gar kein Wille, ganz im Gegenteil. Ich meine, ich bin ziemlich Jungvater geworden, das erste Mal mit 17. Ja. Also meine älteste Tochter ist jetzt 11 geworden dieses Jahr und dann kommt die mittlere, die wird jetzt 9 diesen Monat und meine jüngste ist gerade 8 geworden. Also von Wollen kann da keine Rede sein, nur von klarer Dummheit. Also das war einfach... Ja gut, aber sagen wir mal so, einmal mit 17, vielleicht kann es passieren. Vielleicht, wenn man sich sehr dumm anstellt, ein zweites Mal. Aber viermal? Ja, soll ich dir mal eine Broschüre schicken, wie verhütet man richtig? Nein, darüber bin ich mir heute definitiv im Klaren, aber damals halt nicht. Also dann hätten wir vor 8 Jahren telefonieren müssen, 9 Jahren. Ja gut, aber jetzt, aber du bist ja jetzt schon wieder schwanger, du nicht, aber deine Partnerin. Richtig, ja, und das bereue ich, also das ist auch, ja, wollte auch leider nicht, also das ist auch eigentlich ein Versehen, aber das war halt meine große Liebe eigentlich. Und Hast du das gerade gesagt, war oder ist es immer noch? Ich hoffe, sie wird's wieder. Also Probleme liegen in der Luft. Nein, nicht Probleme. Also wir waren eine lange Zeit jetzt nicht zusammen und haben dann doch wieder zueinander gefunden. Also sexuell sie und das war dann auch so eine praktische One-Night-Stand eigentlich. Ach so, sie ist jetzt schwanger. Sie ist jetzt schwanger. In wie vielen Monat? Wie? Zweiter. Im zweiten Monat, ja. Ja. Ist das ja, wenn man vier Kinder hat, nun bisher nur 3, aber nun sind es bald 4 und man ist erst 28, trägt man ja auch eine große Verantwortung, vor allen Dingen. Aber hallo. Ne? Vor allen Dingen, wenn das nicht von einer Frau ist und man nicht einen festen Familienverband hat, sondern du switcht ja immer zu hin und her zwischen den Welten. Ja, ich muss... Wie kriegst du das geregelt? Ja, ich muss dazu sagen, zu meiner Ältesten, die ist jetzt 11 geworden, zu der habe ich jetzt knapp ein Jahr erst Kontakt. Warum? Das bestand, wie gesagt, ich war 17, die Mutter war noch jünger als ich und das hört sich heute, ich fühle mich dadurch nicht gut oder so, aber es war mir damals egal. Sie war dann schwanger und das war dann nicht so, wie sie das wollte oder wie ich das wollte und ich bin weggegangen. Mir war es egal. Ich war 17, mir war es egal, ob ich da Vater, mir war das gar nicht bewusst, ich bin Vater geworden. Ja. Das war für mich gar nicht klar, das war für mich gar nicht real irgendwie. Das heißt, du hast dieses Kind damals gar nicht gesehen? Nein. Nein, das habe ich 10 Jahre gar nicht gesehen. Gar nichts gesehen. Jahre. Und wie kam das jetzt? Wie kam der Kontakt jetzt wieder zustande? Ja, die Mutter und ihr Stiefvater, wie man das dann so sagen möchte, standen irgendwann vor der Tür und haben mich nach einer Adoption gefragt. Mhm. Und das hast du zugestimmt? Ja, ich habe zugestimmt. Mhm. Ja, sie leben jetzt, wusste aber auch schon, dass die seit 10 Jahren zusammenleben, dass das Kind ihn als ihren Papa sieht. Er ist eigentlich auch der Papa, das sage ich heute auch. Ich meine, ich habe jetzt seit 1 Jahr mit diesem Kind Kontakt, sie weiß, dass ich ihr Erzeuger bin. Wie ist denn der Kontakt zu ihr? Ja, es ist schwierig, ne? Das Kind ist 11, sie begreift, was da los ist. Mhm. Und aber wir haben regelmäßig Kontakt. Sie möchte das, ich möchte das. Ja. Ist natürlich auch schwer zu vermitteln, warum du dich da 10 Jahre zurückgehalten hast und nicht früher von dir aus mal Kontakt aufgenommen. Richtig. Zwischenzeitlich hattest du ja zumindest Zeit und Muße, noch weitere Kinder zu zeugen. Ja. Richtig. Also du gehst da schon sehr leichtsinnig ran, finde ich, muss ich ja sagen. Und dann immer so der Satz, ja, es ist passiert. Da muss man sich halt ein bisschen mehr vorsehen. Ich muss dazu sagen, das jetzt zu meiner Verteidigung, was ich dann natürlich bestimmt ein bisschen besser anhört, dass mein mittleres Kind, also ich bin alleinerziehend seit 9 Jahren. Ach so. Mhm. Ja, es gibt auch andere Seiten. Also wie gesagt, ich bin seit 9 Jahren, also da mit meiner damaligen Freundin, mit der war ich dann auch fest zusammen, die dann schwanger geworden ist von mir, das war auch nicht gewollt, keine Frage. Also da bist du alleinerziehend von dem mittleren Kind? Da bin ich alleinerziehend seit Anfang an. Von dem ältesten, von dem jüngsten Kind? Von dem mittleren. Von dem mittleren. Und das jüngste Kind ist bei der Mutter? Ja, das war mehr als ein One-Night-Stand. Hast du denn mit diesem Kind auch Kontakt, mit dem jüngsten Kind? Ja. Richtig, ja. Die sieht mich auch als ihren Papa. Also zu dem Kind habe ich jetzt erst seit 2 Jahren Kontakt. Da ist die Sache aber so, da wusste weder ich von, dass ich da überhaupt Vater geworden bin, bis ich dann Post hatte. Ach. Eine Vaterschaftsklage. Und also heute ist die Lage so, dass ihre Mutter das auch behauptet. Also es hat ja irgendjemand anders die Vaterschaft anerkannt. Und sie wusste es angeblich auch nicht, dass ich der mögliche Vater bin. Aber jetzt bist du es definitiv, das ist nachgewiesen. Das ist nachgewiesen. Ja. Wir haben Vaterschaftsfest natürlich, den wollte ich. Ich hatte irgendwann Post im Briefkasten und ich wusste nicht mehr, wer die Frau ist. Das ist also, ja. Das ist ja Kraut und Rüben bei dir. Ja. Na, immerhin, kümmerst du dich um das mittlere Kind, du bist alleinerziehend. Richtig. Wie alt ist das mittlere jetzt nochmal? Die wird jetzt 9 diesen Monat. Die wird 9, das heißt, du bist ja gut beschäftigt mit, ne? Aber hallo. Ja, aber hallo. Ich bin mit allen dreien gut beschäftigt. Ne? Ja. Also jetzt kommt das vierte Kind. Wie ist dein Plan? Wie hast du dich mit der, habt ihr euch schon darüber unterhalten, wie ihr das denn handeln wollt, wenn das Kind da ist? Ja, wir arbeiten halt darauf hin. Ich wünsche mir natürlich jetzt endlich, dass es richtig klappt, wie es klappen sollte. Ich meine, ich bin jetzt 28, ich weiß, was auf mich zukommt. Hm. Ich weiß, was das für eine Verantwortung ist, in jeder Hinsicht, ob man sich gar nicht kümmert, ob man sich nicht kümmern will, ob man nicht weiß oder ob man alleinerziehend ist. Also ich kenne jede Facette, mir kann man nichts vormachen. Aber ich hoffe halt, dass es so wird, wie ich es mir vorstelle, dass man eine Familie ist halt. Achso, ne? Das ist dein Traum, also schon mit der Frau dann natürlich zusammenzuziehen. Und dann kommt deine mittlere Tochter dazu. Voll und ganz, ja. Und dann könnte man hoffen, dass alles gut funktioniert. Ich hoffe, ja, natürlich. Ja, jetzt grübel ich gerade über der Frage nach, wie viele Kinder werden da wohl noch kommen von Sven? Ja, also ich hatte, bevor meine jetzige Freundin schwanger geworden ist, war das so, dass ich überhaupt gar nicht mehr wollte. Also für mich war klar, ich bin 28, ich habe 3 Kinder, die schon älter sind, ne, die dann nicht mehr ganz so jung sind, alle zur Schule gehen. Und für mich war klar, ich möchte nicht mehr. Ich wollte wirklich nicht mehr, um Gottes Willen. Ich wollte das, weil ich habe gesagt, ich hatte keine feste Freundin, gar nichts. Nun ist es ja dennoch passiert. Ja. Die Frage ist, wie oft soll es noch passieren? Ich hoffe gar nicht mehr, ganz ehrlich. Hört sich blöd an jetzt in meiner Sicht, aber ich will, also das soll es jetzt dann wirklich gewesen sein. Und wenn ich es irgendwie mehr helfen lasse dabei, dass es nicht mehr dann funktioniert, auf also, irgendeinem Weg. Gut, Jugendfehler machen wir alle. Wichtig ist, dass du wach geworden bist und bist ja offensichtlich und dass du dich dann auch wirklich richtig um die Kinder kümmerst. Ja. Und das wäre natürlich toll, wenn das jetzt zu der Familiengründung kommen würde. Aber ich hörte daraus, da liegt noch ein bisschen Probleme in der Luft zwischen dir und deiner Freundin. Die müssen erst noch gelöst werden. Ja, also wir arbeiten beide darauf hin. Wir wünschen uns das beide, das ist klar. Ja. Aber wir wollen jetzt nichts überstürzen, weil es ist Fakt, wenn sie nicht schwanger geworden wäre, dann hätten wir nicht darauf hingearbeitet, zusammenzukommen. Und wir wollen jetzt aber auch nicht nur aufgrund dessen jetzt eine Beziehung führen, weil sie schwanger ist. Genau, das sollte auch nicht sein. Richtig. Thomas. Also auch. Nein, Sven. Sven, Entschuldigung. Ich, Thomas war gerade. Ich bin ganz durcheinander. Sven, natürlich. Nicht schlimm. Trotz aller schrägen Wege, die da gelaufen sind in deinem Leben, auch du sagst zu diesen vier Kindern, ich bereue das nicht und das sind meine Kinder und ich stehe zu denen. Richtig, heute bereue ich gar nichts. Sehr gut. Danke für deinen Anruf. Alles Gute, Sven. Gerne, danke schön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer zu unserem heutigen Thema. Ich bereue nichts. Gibt es bei euch etwas, wo ihr von sagt, etwas sehr Gravierendes, wo ihr sagt, das bereue ich nicht, das ist mein Leben, da stehe ich zu und wenn die ganze Welt sich aufregt, das war meine Entscheidung und die ist richtig. 0800 220 5050. 50. Hallo Thomas, 42. Ja, hi. Thomas, ja. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Um was, was sagst du? Was bereust du nicht? Also mein Thema ist, ich war über 20 Jahre verheiratet. Ja. Und nach 20 Jahren, ja, habe ich dann für mich persönlich festgestellt, ja, dass ich mich, ja, ich sag mal, geoutet habe und ja, bin zu einem Mann gezogen. Ach so, geoutet im Sinne von, du bist schwul geworden und ja, hast dann nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren Ehe. Genau. Aus der Ehe sind auch zwei Kinder und wie gesagt, wir haben uns kennengelernt in der Klinik und ja, und irgendwie war ich so total besessen und ich habe gedacht, nee, jetzt darf ich sein, jetzt kann ich sein. Seit wann ist denn das jetzt schon? Seit wann lebst du schwul? Ja. Seit drei Jahren. Ja. Und du hast deinen Liebsten in der Klinik kennengelernt? Ganz genau. Was heißt, ein Arzt oder? Nee, kein Arzt, das ist ein Mitpatient gewesen. Ach so, ein Mitpatient, ach so. Genau. Mhm. Das heißt, ich bin, ja, damals aus irgendwelchen persönlichen Gründen, ja, sag ich mal, in die Klinik gegangen. Ja. Und dann hat sich das, wie gesagt, dann war auch dieser Mensch auch gleichzeitig mein Zimmergenosse. Ja, und das hat sich dann total ergeben und da habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein, darf nicht sein. Bist du denn für ihn auch der erste Mann? Nein. Nee, er hat schon Erfahrungen. Er hatte schon Partnerschaften vor mir. Du hattest aber vorher noch überhaupt keine Erfahrung mit Männern? Nein, gar nicht. Hattest du denn in diesen 20 Jahren oder auch vorher, vielleicht in der Pubertät, gab es da geheime Gedanken, Sehnsüchte in Richtung Männer? Nee, ganz weniger. Wobei, da müsste ich es ausholen, weil das war auch so ein Gespräch, was ich damals in der Klinik mit dem Psychologen geführt habe, ja, dass es irgendwie damals zum Missbrauch gekommen ist, innerhalb der Familie. Mhm. Aber ich sage immer, nee, von da aus kann ich das nicht ableiten. Aber ja, man hat versucht natürlich auch da irgendwo anzusetzen, aber... Ja, aber das muss ja nicht unbedingt zusammenhängen. Genau. Auf jeden Fall, so in diesen 20 Jahren kannst du dich nicht gravierend daran erinnern, dass du mal Männern hinterher geguckt hast. Nein, nee. gar nicht. Und du hast... Wobei, ich war auch total involviert. Wie gesagt, ich war... In der Familie? Sehr eingespannt, ja. Familie und hatte einen 12-Stunden-Tag und hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken. Und die Sexualität mit Frauen und dann mit deiner Frau, die war für dich auch da zu der Zeit gut und erfüllend? Ja, so im Nachgang, ja, wobei, wenn ich heute das jetzt, wie gesagt, so ein bisschen unterscheiden kann, wie ich heute... Das ist heute doch ein Tick schöner. Ja, dann sage ich, fühle ich mich total wohler und wesentlich besser. Und Sag mal, das war doch sicher dann auch der absolute Schock für deine Frau und deine Familie, als du gesagt hast, Leute, ich bin schwul. Ja, absolut. Wie hat deine Frau reagiert? Ja, die Frau natürlich kommt, wie gesagt, wir sind jetzt mittlerweile geschieden und ich lebe jetzt 3 Jahre mit einem Partner zusammen und sie kommt bis heute nicht klar mit. Und ja, aber die Kinder, ich muss sagen, die Tochter ist 15, der Sohnemann ist 18. Mhm. Die Tochter hat mittlerweile überhaupt gar keine Berührungsängste. Die ist jedes Wochenende bei uns und nein, da hier läuft eigentlich alles total harmonisch ab. Ja, nur der Sohnemann, wie gesagt, ist 18 und der hat irgendwo schon noch ein bisschen Probleme damit und ja, kommt auch nicht so richtig aus sich raus, obwohl ich immer wieder anbiete zu Gesprächen und sag, was drückt dich oder was ist dein Problem und erzähl. Ist aber vielleicht auch wieder klar, dass ein Mädel damit eher umgehen kann als ein junger Mann in der Pubertät, die dann vielleicht auch noch irgendwie mit Klischees konfrontiert sind. Ja, ich sag ja, wobei ich bin immer sowieso erstaunt über, sag ich mal, das Nachdenken beziehungsweise über die Diskussion mit meiner Tochter, die ist da sowieso wesentlich reifer, auch wie der Große, aber die hat von Anfang an überhaupt gar nicht das Zeichen irgendwie selbst, dass du gesagt hast, Papa, ich habe jetzt irgendwo ein Problem damit. Nein, ganz im Gegenteil. Erzähl mir doch mal die Situation, als du das deiner Frau in dem Sinne gebeichtet oder gebeichtet klingt nicht gut, offenbart hast. Ja, das war natürlich für mich nicht einfach. Ich habe eine ganze, ganz lange Zeit dafür gebraucht, aber irgendwann habe ich gesagt, nee, so, du musst jetzt da irgendwo mal einen Schlussstrich ziehen. Und lief da schon, lief da schon parallel was mit dem Mann? Ja. Ja, okay. Ja, so. Okay. Ja, dann, wobei meine Frau immer oder meine Ex-Frau damals immer gedacht hat, mein Gott, da ist eine andere im Spiel. Ne? Und also kam überhaupt gar nicht auf den Gedanken erst irgendwie, mein Gott, das könnte jemand Männliches sein. Mhm. Ja, und irgendwie ergab sich das dann, dass sie uns auch öfter gesehen hat. Und ja, irgendwann sagte sie mir dann, mein Gott, bist du wieder mit deinem Süßen da? Ach. Ja, und das war für mich der Augenblick, wo ich dann gesagt habe, weißt du was, das ist die beste Gelegenheit. Und habe ihr gesagt, nee, das ist nicht mein Süßer, das ist mein Lebenspartner. Wow, und da warst du noch verheiratet? Ja, natürlich, ja, das war nicht einfach. Das ist natürlich krass. Ja, absolut. Ne? Du bist mit deiner Frau noch verheiratet und dann sagst du, nein, das ist nicht mein Süßer, das ist mein Lebenspartner. Das ist natürlich der... Ein absoluter Hammerschlag für die Frau ins Gesicht. Absolut. Gehen, ne? Ja, wie hat sie reagiert? Wie hat sie spontan reagiert? Eigentlich war sie in dem Moment, ich sag mal, wortkarg, hat nicht viel gesagt. Aber im Nachgang haben wir dann auch öfter telefoniert, ja, und hat versucht, oder beziehungsweise hat mir immer dann zu verstehen, zu geben, dass sie diejenige ist, die schuld daran ist. Und wobei ich gesagt habe, nein, das bist nicht du, aber sie hat es natürlich immer auf sich bemünzt, ja, und hat gesagt, mein Gott, was habe ich verkehrt gemacht? Ach so, oh ja, das ist natürlich fatal. Ja. Das ist wirklich fatal, hoffentlich, und das ist bis heute so, dass sie so denkt? Ja, wie gesagt, wir sind jetzt geschieden in diesem Jahr und der Kontakt bricht immer mehr und mehr ab. Mhm. Sie lebt heute auch wieder in einer neuen Beziehung und... Ach so, das ist ja ganz gut. Ja, habe ich auch gesagt, mein Gott, ich habe gesagt, ich wünsche wirklich dafür auch alles Gute und ich bin da auch irgendwo, ja, ich wünsche mir das einfach auch für sie, aber dennoch weiß ich, klar, sie kommt damit nicht sofort jetzt auch gleich klar, aber wie gesagt, es sind mittlerweile 3 Jahre vorüber. Also fatal ist natürlich, wenn sich dann jemand, in dem Fall die Frau, Vorwürfe macht, dass sie schuld daran ist. Das ist natürlich völliger Unsinn, das ist nur dein Ding, deine, einzig allein deine Geschichte. Ja, was genau. Ich verstehen kann, ist, dass man als Ehepartner dann irgendwie... vielleicht denkt, das Ganze, die ganze Ehe bricht zusammen. Genau. Und dass man denkt, die ganze Ehe war vielleicht eine Lüge. Und wer weiß, wie oft der in unserer Ehezeit an Kerle gedacht hat, wenn wir miteinander geschlafen haben. So könnte ich mir vorstellen, dass das, dass man dann reagiert, auch wenn es gar nicht so war, aber dass man dann so denkt. Ja, genau. Mann, oh Mann, das ist aber natürlich eine, wenn man fast 40 ist, dann so eine Entscheidung noch zu treffen. Aber manche entscheiden das noch viel später. Na klar, ich war ja selbst so total durch den Wind und ich denke, nee, ist das jetzt, nee, das kann gar nicht und das darf sie ja gar nicht. Aber nein, aber letztendlich, wie gesagt, da verging eine Zeit und wir haben uns dann, wie gesagt, auch, ich war noch länger in der Klinik, mein Partner hat die Klinik verlassen und irgendwie die Gedanken waren immer da. Ja, dann kam auch der Tag, wo es hieß so, sie werden jetzt entlassen aus der Klinik. Ja, ich denke, mein Gott, was machst du jetzt? Wo gehst du hin? Aber meine Entscheidung war sofort, nee, du gehst zu dem Mann. Genau. Wie ist das denn, Thomas? Was machst du beruflich? Ja, beruflich, ich bin über 20 Jahre im Einzelhandel gewesen. Ja? Ja, man hat mich dann leider vor die Tür gesetzt. Aber nicht deshalb? Nein, ganz und gar nicht. Gehst du denn so in deinem Bekannten- oder Freundeskreis, gehst du damit auch offen um? Ja, und das ist leider die traurige Resonanz daraus, weil es war natürlich so, dass meine Ex-Frau und ich im gleichen Betrieb gearbeitet haben. Mhm. Und natürlich hat das sofort die Runde gemacht. Mhm. Und jeder wusste nachher Bescheid. Ja. Ja, und sag mal, die Leute, die sich über 20 Jahre ja gesagt haben, mein Gott, Freunde, ja, auf einmal waren nicht mehr die Freunde. Und es hat sich alles distanziert und jeder war auf einmal weg. Also ein neuer Freundeskreis musste jetzt aufgebaut werden. Absolut, absolut. Und du bist im Moment arbeitslos. Ja, leider bin ich im Moment arbeitslos. Mhm. Ja, ja. Aber du lebst mit deinem Freund zusammen? Das ist ja, jetzt seit 3 Jahren. Im Februar sind es 3 Jahre. Ja. Mann, oh Mann. Auch eine für dein Leben wahnsinnige Geschichte, ne? Absolut, ja. absolut. Aber dennoch, wie gesagt, man muss für sich einfach unterm Strich sagen, mein Gott, was ist es jetzt? Wie fühle ich mich wohl? Und ich kann nur sagen, ich fühle mich jetzt wohl und... Und nur darum geht es. Ja, genau. Darum geht es. Das ist deine Identität und dein Leben. Genau. Eine Frage noch, leben deine Eltern noch? Nee, die sind leider beide sehr früh verstorben. Ah. Die Mutter mit 58 und der Vater mit 58, beide an Krebs verstorben. Ja. Denn das wäre dann, wenn die Eltern noch leben würden, wäre das natürlich für die auch eine dramatische, unter Umständen dramatische Entscheidung gewesen. Ja, klar. Mhm. Du glaubst gar nicht, wie oft ich darüber nachdenke. Und ich denke, mein Gott, wenn sie jetzt noch leben würden. Gibt es denn Geschwister? Ja, ich habe selbst noch 5 Geschwister. 5 Geschwister noch? Ja, das heißt, ich habe noch 4 Brüder und eine Schwester. Ja, und die? Wie gehen die damit um? Ja, ich sag mal, mittlerweile, ich habe ein ganz gutes Vertrauen zu meiner Schwester, die jünger ist. Und die hat das von Anfang an irgendwo auch total tolerant aufgenommen und hat auch gesagt, mein Gott, Thomas, ich habe da immer irgendwas gemerkt. Ah, ja. Wobei ich immer gesagt, mein Gott, dann denkst du ja mehr in meinem Kopf. Beziehungsweise ich denke, mein Gott, woher weiß sie das? Ne? Aber auf jeden Fall, ja. Und mit den anderen ist es ein bisschen schwierig. Ja, es gibt dann, wie gesagt, Geschwister, die sich auch dann von mir abgewandt haben, die auch immer gesagt haben, nee, will ich nicht mehr. Ne? Ja. Und das ist schade eigentlich. Also, weil Thomas, ich sag mal, ich habe mich als Mensch nicht verändert. Und aber es ist natürlich ist das schade. Es ist eigentlich ein Drama, dass die Geschwister sich abwenden. Das ist eine Schande. Eigentlich nicht nur Drama, es ist eine Schande, dass sie es tun. Thomas, ich wünsche dir und deinem Liebsten und deiner Familie, auch deinen Kindern, alles Gute. Super, vielen Dank. Viel Spaß im und mit dem schwulen Leben. Ja, danke dir. Tschüss. Alles klar, ciao. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Hier ist Michael. Michael ist 21. Hallo Michael. Guten Abend. Hallo, Name Michael. Was bereust du nicht? Ja, also ich bereue nicht, dass ich gestern Abend im Bordell war und da entjungfert wurde. Oh. Das heißt, zum ersten Mal im Bordell und zum ersten Mal Sex. Richtig, richtig. Wie kann denn dir... So, ja, also es kam so, dass ich hatte heute frei und meine Freunde wollten halt spontan ins Pascha fahren. Pascha ist hier in Köln, das große Bordell. Genau, genau. Und weil da war halt 15 Euro Eintritt, frei trinken und Frauen angucken beim Tanzen. Und da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Und wir sind halt da mitgezogen. War das jetzt gerade am letzten Abend, vor ein paar Stunden? Ja, also nicht heute, vor ein paar Stunden, also gestern. Also gestern Abend, ja. Genau. Mensch, und wie war's? Ja, also ich, es war einerseits war es super, muss ich ganz ehrlich sagen, es war ein toller Abend, eine tolle Erfahrung. Andererseits? Bereut auch nicht. Andererseits hatte ich schon, ich musste mit mir schon ein bisschen kämpfen am Anfang. Weil du dich ein bisschen geschämt hast oder Überwindung? Ja. Ja, die Sache ist die, also wir haben halt auch viel getrunken und ich bin dann halt mit einem Freund zusammen, der also gegenüber in dieses Laufhaus halt gegangen und wir wollten halt einfach erstmal nur gucken, weil wir haben sowas noch nie gesehen und halt einfach mal schauen und haben halt mit den Damen halt auch geredet und nach Preisen gehandelt. Wie viel hast du bezahlt? Wir waren ja zu zweit. Ja. Mein Kollege, wir sind ja zusammen bei einer reingegangen. Achso, ihr wart dann, das waren Dreier dann quasi. Genau, genau. Und hast du denn, wie viel habt ihr bezahlt? Wir haben also pro 50 Euro 50 bezahlt. Euro. Und trotz Alkohol und Schamgefühl, hast du denn hast du deinen Mann gestanden? Nein. Also es war am Anfang, war ich total blockiert. Also ich wollte es am Anfang nicht. Ich wollte am Anfang lieber alleine. Ja. Aber mein Freund hat mich dann halt da überredet. Angefeuert. Meinte so, ja, das wird ein Spaß und bist du denn, halt bist keiner du... weiß, dass ich halt noch Jungfrau war. Ja. Hat dir denn die Frau gefallen, bei der ihr wart? Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Nein. Das ist natürlich keine gute Voraussetzung. Nee, leider nicht. Also es war so, das war eine afrikanische Frau und die hatte schon was an sich, sage ich mal. Also sie war nett und wirklich, ja gut, das müssten wahrscheinlich die Damen da so sein. Aber bist du denn zum Orgasmus gekommen? Ich bin zum Orgasmus gekommen. Ja. Natürlich auch schnell. Ja, ja. Es war halt am Anfang für mich halt ein bisschen komisch, weil ich halt, ich wusste nicht wie ich da jetzt anstellen sollte oder wie wir drei das machen sollte. Für sie war das auch ungewohnt, direkt mit zwei auf einmal. Das ja, war, klar. Und, aber ja. War das ja ein bisschen so eine zweischneidige, zwiegespaltene Angelegenheit für dich, dass du es gemacht hast. Aber dennoch sagst du, ich bereue nicht, dass ich das gemacht habe? Genau, ich bereue es nicht, weil ich bin jetzt 21 Und ich werde jetzt bald 22 und ich bereue es nicht, weil es halt eine tolle Erfahrung war. Ja. Und ja, und für die zukünftigen Frauen ich mich halt dann selbstsicher geben kann. Würdest du dir vorstellen können, nochmal sowas zu machen? Ja. Ja. Ich ganz ehrlich, ja. Und dann also gehst du ein bisschen professioneller daran. Genau. Ja. Michael, meine Sendung ist gleich rum. Schön, dass wir beide haben auch noch reden können. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, auch. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung Ich bereue nichts in der Technik Axel Düllmann. Und morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen.